weder die katholische, nicht die evangelische, noch die russisch-unierte Kirche haben oder würden dem Bolschewismus Einhalt gebieten können. Dort, wo sich nicht eine konkrete völkisch-politische Gegenwehr bildete, ist der Sieg des Kommunismus entweder schon gelungen oder der Kampf zumindest bis heute unentschieden. Es ist daher klar, dass die Kirchen selbst zu solchen völkisch-politischen revolutionären Erhebungen Stellung nehmen müssen. Dies hat zum ersten Mal in einer klaren und eindeutigen Weise die katholische Kirche dem Faschismus gegenüber in den Lateranverträgen getan. Das nunmehr unterzeichnete deutsche Konkordat ist der zweite ebenso klare Schritt auf diesem Gebiet. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass damit auch für Deutschland eine endgültige Klärung durch freie Vereinbarung über die Aufgabengebiete des Staates und dieser einen Kirche eingetreten ist.